Ciao, sono Andrea Barzagli, state ascoltando Wolf Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still gruffig, 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! All is gone in for the goal of the season! Hallo liebe Fans des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Wölfe Radio Ausgabe. Ja, wir haben ein schweres Spiel vor der Brust. Borussia Dortmund wartet und darüber rede ich, wie die so drauf sind, mit dem TV-Journalisten Mathis Sorgnit. Er hat auch eine Dauerkarte für die Süd in Dortmund und natürlich rede ich auch darüber, was beim VfL gerade so los ist. Und da habe ich mir den VfL-Fan und Twitter-User Weltraumhirsch mal zum Gespräch gebeten und wer sich dahinter verbirgt, das hören wir auch. Europapokal, Europapo. Ja, einsteigen möchte ich aber mit aktuellen Eindrücken von gestern Abend vom Spiel unserer Wölfinnen in der Champions League. Ja, hat leider nicht sollen sein. 4-2 oder 2-4 letztendlich verloren gegen Olympique Lyon. Und das unterm Strich auch verdient, muss man leider so auch sagen. Insbesondere in der ersten Halbzeit Lyon einfach ja in allen Belangen überlegen. Die Tore natürlich in die Karten gespielt für das Spiel der Französin. Ja, und was mich aber sehr beeindruckt hat, und deswegen muss ich mal ganz tief den Hut ziehen, und das muss ich auch dann hier auch mal sagen, auch mal lobend sagen, die Mannschaft lag relativ frühzeitig aussichtslos zurück und du weißt genau, jetzt liegst du 0-2 hinten und musst 4 Tore machen in der zweiten Halbzeit. Sich dann nicht aufzugeben, sondern nochmal alles zu versuchen, nochmal sich voll reinzuhängen und das auch noch dann tatsächlich zu schaffen und zu sagen, hier, wir packen das irgendwie mit dem 2-2, das ist aller Ehren wert und das ist ein Kampfgeist, das ist nur Moral, da muss ich, ja wie gesagt, tief den Hut ziehen, da muss ich ein großes Kompliment aussprechen. Ich weiß, der eine oder andere wird auch da gewesen sein, der jetzt zuhört, wird mir wahrscheinlich auch beipflichten. Ja, unterm Strich natürlich dann trotzdem ärgerlich, dass man da so ausgeschieden ist, jetzt in der Champions League schon in diesem Anführungsstrichen vorgezogenen Finale, aber wie gesagt, dann muss man auch so fair sein und sagen, Glückwunsch an Lyon, die waren unwahrscheinlich effektiv, insbesondere vorm Tor, die waren in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch griffiger. Ich fand auch, dass man von Seiten des VfL durchaus hätte mutiger agieren müssen, gerade dann so in der Phase rund um das 2-2 herum, da hätte ich mir gewünscht, dass noch ein bisschen mehr Risiko gegangen wird. Das war so, ja, letztendlich nicht so vorhanden, insbesondere in der ersten Halbzeit. Und was man halt auch sehr, sehr gut gesehen hat, man hat kein Mittel gefunden gegen das kluge Verschieben und vor allen Dingen auch das Anlaufen im Spielaufbau der Französin. Da hat der VfL ja nicht richtig gewusst, was er da mit der Kugel anfangen sollte. Und entsprechend waren dann ja auch die feldüberlegenen oder die Spielanteile vielmehr der feldüberlegenen Französin auch dann fast letztendlich dann auch zwangsläufig aus meiner Sicht. Das war so ein bisschen schade, weil ich glaube, man war vom Matchplan her gewillt, die Französin Olympique Lyon da zu bespielen und ich glaube, man hätte sie bekämpfen müssen, denn wenn man sie unter Druck gesetzt hat und wenn man dann auch ein bisschen aggressiver zu Werke gegangen ist, dann hat man die Ballverluste provoziert, wo sich dann auch die Räume ergeben haben. So hat man immer ja, quasi fast darauf gewartet, den Ball wieder herzugeben und dann wieder hinterher zu laufen. Das war ein bisschen schade, aber trotzdem, wie gesagt, großer Pluspunkt, die Moral, eins mit Sternchen, was den Einsatz angeht, auch wenn spielerisch vielleicht nicht alles geklappt hat und man nicht so einen guten Tag erwischt hatte. Unterm Strich, glaube ich, ja, muss man sich nicht schämen, wenn man da so ausscheidet. Wie gesagt, gegen wahrscheinlich die beste Frauenmannschaft der Welt. Also letztendlich nochmal Kompliment an unsere Wölfin und schade, dass es nicht gereicht hat mit dem Einzug in die nächste Runde. Wir sind die Wölfe. Ja, und da werfen wir mal einen Blick natürlich auf die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg. Die Männer sind ja wieder auch zurückgekehrt, beziehungsweise die Nationalspieler. Und mich hat nicht erreicht, dass sich irgendwer verletzt hätte. Das ist ja immer so ein Punkt, wo man denkt, ja, hoffentlich kommen die heil nach Hause, gerade bei den anstehenden Aufgaben. Ja, viel ist, glaube ich, auch nicht passiert. Felix Udokai hat für die U21 getroffen. Das hat mich gefreut. War ja so ein bisschen hinten dran, auch jetzt beim VfL. Und weil er letztendlich auch die beiden da in der Innenverteidigung das relativ gut machen in dieser Saison und Bruno Labbadia da auch keine ja, Anstalten macht, da letztendlich auch zu wechseln. Insofern freut es mich, dass der Junge dann vielleicht bei der U21 ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte. Jay Brooks und Younous Malli sind auch ja, auf der Bank sozusagen im Einsatz gewesen bei den Länderspielen, in Kuhn-Castells auch. Also von daher habe ich jetzt auch nichts gehört, dass da irgendwer zurückgekehrt ist, dass er sich da noch irgendwie verletzt hätte und so. Insofern glaube ich, dass wir mit relativ voller Kapelle dann auch am Samstag in Dortmund antreten können. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, wie wir später natürlich dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten hat ja die Länderspielpause, zumindest aus Wolfsburger Sicht, die Trainerdiskussion oder die Diskussion um einen möglichen zukünftigen Trainer dann auch das Feld bestimmt. Und das war ja ganz interessant. Ihr wisst aber auch, dass ich mich da nicht großartig immer dran beteilige hier im Wölferadio, weil man da irgendwie doch ja von einer Anführungsstrichen Sau, die durchs Dorf getrieben wird, zur nächsten kommt. Deswegen kann ich verstehen, wenn das den einen oder anderen dann immer mal interessiert, aber mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es dann der eine nicht wird, dann wird es halt der andere. Haben wir eh keinen Einfluss drauf und bin ja auch, wisst ihr ja auch aus der Vergangenheit, immer weit davon entfernt, da irgendwelche Namen zu fordern oder auch Entlassungen zu forcieren oder zu fordern. Also das ist nicht meine Welt, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, weil sich das ja, habe ich ja gerade auch schon gesagt, so ein bisschen verdichtet auf einen Kandidaten, nämlich den Kollegen Rose aus Salzburg. Da lohnt es sich vielleicht, mal noch ein bisschen genauer drauf zu gucken. Marco Rose, ja, momentan, wenn man das so glauben möchte, der letzte heiße Scheiß auf dem Trainermarkt oder der aktuelle heiße Scheiß, wie man so schön sagt. Und habe ich natürlich ein bisschen genauer hingeguckt. Marco Rose, wer ist das eigentlich? Ja, wir wissen alle, der trainiert da Red Bull Salzburg. Durchaus erfolgreich, möchte ich meinen. Österreichischer Meister geworden, Halbfinale in Europa League. Durchaus, ja, beachtliche Ergebnisse, dann auch Finalist gewesen im österreichischen Cup oder wenn man so möchte, glaube ich, im Pokal ist das dann bei denen. Ja, ist Deutscher, Leipzig geboren, hat früher in der, für Mainz gespielt, für Hannover 96, hat alle Jugendmannschaften in Leipzig durchlaufen, Rotation Leipzig, wusste ich gar nicht, dass die gibt, Lokomotive Leipzig, VfB Leipzig, war natürlich nur ein Spaß. Aber das sind so Geschichten, die er dann letztendlich dann auch als Jugendtrainer bei Red Bull Salzburg, glaube ich, mitnehmen konnte. Und jetzt seit 2017 verantwortlich ist da als Cheftrainer. Lange Zeit ja bei Hoffenheim als Kandidat galt und nachdem die sich jetzt einen anderen Trainer ausgesucht haben, sind wir auf einmal ganz gut im Rennen. Da bin ich auch mal gespannt, weil alle davon ausgehen, dass er irgendwann dann auch in die Bundesliga kommt. Und ob wir das sind, die Adresse, da bin ich ja mal durchaus gespannt. Ist ja nicht so, dass wir nichts zu bieten hätten, was das angeht. Und letztendlich, wenn man auch so drauf hört, wie wichtig diese Personalie ist, Josua Gilavogi hat ja auch gesagt, das hängt unwahrscheinlich davon ab, ob er hier noch den Vertrag verlängert, ob er bleibt oder wie auch immer. Das sind natürlich also ganz entscheidende Punkte. Deswegen bin ich mal sehr gespannt darauf und vertraue da aber auch Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke, dass sie da die richtige Entscheidung treffen. Auch ein Spieler bzw. ein Trainer, der die Mannschaft weiterentwickeln kann, der auch gerade die jungen Spieler wieder auch heranführt. Rose hat bewiesen, dass er das kann. Angeblich liegt da eine Ablöse. Klausel, so Ausstiegsklausel mit einer Ablösesumme von 1 Million vor. Ja, werden wir dann mal sehen, ob das alles so stimmt, was da in meiner Zeitung steht und ob es dann tatsächlich auf Rose sich verdichtet oder tatsächlich dann noch jemand anders rauskommt. So rein aus der Entfernung betrachtet und wenn man dann auch mal die ganzen Diskussionen auch im Wolfsblock und so weiter verfolgt, scheint das durchaus ein Kandidat zu sein, ohne dass wir natürlich alle da jetzt den massiven Einblick haben. Ich weiß auch nicht, wer von euch da massivst die österreichische Liga da verfolgt hat in der Vergangenheit. Ja, auf europäischer Ebene sieht das nochmal anders aus. Da kann man sich dann nochmal, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr einen Eindruck verschaffen. Also verkehrt klingt das alles nicht, aber ob es dann tatsächlich so weit kommt, werden wir dann ja in den nächsten Wochen sehen. Ja, und wie sonst so aussieht rund um den VfL Wolfsburg, das möchte ich jetzt auch besprechen, wieder in einem Fan-Talk mit meinem ersten Gast. Der Libero. Ja, und im Wölferadio, das wisst ihr ja, lade ich mir immer wieder Gäste ein, die auch nicht unbedingt aus Wolfsburg kommen und trotzdem VfL-Fans sind. Und so einen habe ich mir heute auch wieder geschnappt. Und zwar ist das der Stefan aus Stuttgart. Grüß dich, Stefan. Moin, moin, Lenny. Ja, schön, dass du dabei bist. Kuriose Geschichte, wie du mir gerade auch schon erzählt hast im Vorgespräch. Du bist eigentlich nicht aus Stuttgart, aber VfL-Fan und aber auch nicht aus Wolfsburg, sondern ursprünglich aus Rostock. Wie ist das denn mal zustande gekommen? Ja, also grundsätzlich in Rostock geboren, an der Küste aufgewachsen und eigentlich auch als Kind Hansa Rostock-Fan gewesen. Selber Fußball gespielt, dann wegen der Verletzung aufgehört, das ganze Thema Fußball aus den Augen verloren und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich habe mitbekommen, ich gucke wieder Bundesliga, Wolfsburg wird so ein bisschen geschnitten, so ein bisschen als der Retortenclub gesehen, wobei das damals, glaube ich, noch gar nicht so extrem war. Aber ich war immer so, ich habe ein Herz für Underdogs, die irgendwie missverstanden sind. Und so kam das eine zum anderen. Und das ist ein Club aus dem Norden und beruflich hat es mich dann in den Süden verschlagen. Aber mein Herz ist immer noch in Wolfsburg geblieben, auch wenn ich noch gar nicht so wahnsinnig oft da vor Ort war. Ja, dann wird es ja vielleicht mal Zeit. Und wer ihm auch folgen möchte, dem lieben Stefan, er ist einer der VfL-Fans, die viel auf Twitter unterwegs sind. Und dort nennt er sich @Weltraumhirsch. Das ist ja auch mal ein geiler Name. Genau. Wie kam der denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott. Ich habe irgendeinen Twitter-Handle gesucht und Mark Hirsche, ich habe im Nationalpark mal gearbeitet, Fischland Darß Zingst, da gibt es halt viele Rothirsche, faszinierende Tiere und Weltraum ist ja auch spannend und das passt nicht zusammen, aber es ist was, was man sich merken kann. Dann kommen wir mal zum Sportlichen der VfL. Ja, das war ja sehr, sehr ruhig, was hier in der Länderspielpause abgegangen ist, also relativ wenig. Hast du das erwartet nach der Labbadia-Diskussion oder hättest du gedacht, ja, ist eigentlich jetzt folgerichtig, dass da Ruhe reinkommt? Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal gut, weil das Thema, wie geht es jetzt mit Labbadia weiter, hat ja so präsent auch die letzten 2, 3 Wochen die ganze Medienlandschaft geprägt und ich weiß nicht, ob das auch Einfluss auf die Mannschaft letztlich hatte. Ich glaube es persönlich eher weniger. Ich glaube, das Einzige, was ich so medial mitbekommen habe, war so ein paar Transfergerüchte, die jetzt für den Sommer aufgekommen sind. Wobei ich mich dann auch frage, macht das Sinn, jetzt schon irgendwelche Dinge anzuleiern, obwohl wir noch gar nicht wissen, wer jetzt eigentlich die Trainerpersonalie sein wird ab Sommer. Aber ansonsten habe ich relativ wenig wahrgenommen. Wie stellt sich denn für dich die Nachfolgegerüchteküche dar beim VfL? Also, wo du jetzt sagen würdest, ah, das sind Namen, die da gehandelt werden und die würden auch vielleicht sogar passen zum VfL. Also ich denke, der größte Kandidat ist ja eigentlich Rose, den man so sich auch vielleicht als Fan wünscht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich Labbadia schon so ein bisschen hinterherweine, weil er in den Jahren, die er, das sind ja jetzt schon, na gut, ein Jahr, die er da ist, hat er halt was geschafft, was vorher X-Trainer nicht geschafft haben. Und es ging ja gar nicht so sehr darum, dass jetzt besonders neue Spieler in die Mannschaft gekommen sind, sondern dass er der Mannschaft so Leben eingehaucht hat und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt hat. Und das ist das, was irgendwie auch so in den letzten Jahren gefehlt hatte, weil wir halt viele Spieler, viele teure Spieler, die sich auch nicht so hundertprozentig mit dem Verein identifiziert hatten, geholt haben, sodass die Chemie gefühlt von außen zumindest nicht mehr so gepasst hat. Teilweise sind von denen ja auch viele gegangen, aber er hat halt aus den Leuten was gemacht. Also unabhängig von den fußballerischen Leistungen, er hat er, glaube ich, was so jeder kämpft für den anderen gemacht. Und ich weiß, also ich kann es von den ganzen Kandidaten, die aktuell gehandelt werden, nicht einschätzen, ob die quasi das genauso leisten können oder ob es nicht eigentlich doch sehr schade ist, dass Labbadia geht, weil ich glaube, die Mannschaft hätte gerne weiter mit ihm gearbeitet. Hättest du den Wunsch, in welche Richtung das gehen sollte? Also jetzt so gerade so trainermäßig und kadermäßig? Also ja, also zumindestens Rose macht von der reinen Vita her einen guten Eindruck. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich die Salzburg-Spiele so kaum verfolgt habe. Aber dass er zumindestens so vom Fachlichen her sehr gut rüberkommt. Und da würde ich es mir wahrscheinlich am ehesten wünschen, dass er zu uns käme. Und ansonsten bin ich relativ offen, weil letztlich weiß man ja nie, ob ein Trainer funktioniert. Man muss es einfach probieren. Und das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass er frühzeitig da ist. Also, dass sich das nicht lange hinzieht. Weil wir haben es ja in den letzten Jahren, kann man ja schon sagen, so oft erlebt, dass ein Trainer übernommen hat, irgendwie die Vorbereitung nicht mitmachen konnte, sondern dann irgendwie nach dem 4. Spieltag entlassen wurde. Dann kam der nächste. Und ich glaube, diese Kontinuität, die jetzt ja auch ein Jahr da war, die hat dem Verein sehr gut getan. Von daher ist es mir jetzt erstmal egal, wer da kommt. Es ist wichtig, dass er diese Tugenden anspricht, die wir jetzt so im letzten Jahr entwickelt haben, und dass er eben rechtzeitig in trockenen Tüchern ist. Also Das sind so für mich eigentlich die wichtigsten Parameter, die stimmen müssen, damit wir nächste Saison erfolgreich spielen. Und vielleicht wird das auch davon abhängen, wo wir am Ende landen. Wer dann letztlich auch sagt, okay, ich tue mir das an oder ich gehe zum VfL. Denn das ist ja auch immer so eine Frage. Also nehme ich jemanden, der jetzt irgendwie mit Schmerzensgeld nach Wolfsburg kommt, oder nehme ich jemanden, der nur deshalb nach Wolfsburg kommt, weil wir jetzt vielleicht nächstes Jahr Euroleague spielen oder vielleicht sogar Champions League? Oder ist das jemand, der sich komplett mit dem Verein identifiziert und auch mit den Werten? Und ich kann es so schlecht einschätzen, wie das wirklich bei den persönlichen Kandidaten dann letztlich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke ja auch dann entsprechend die Kompromisse da eingehen und jemanden verpflichten, der das als bloße Pflicht oder so sieht oder den man mit Geld nach Wolfsburg locken soll. Also da gab es ja schon ganz konkrete Vorstellungen, schon was das Spielermaterial angeht. Ich glaube, da wird man bei der wichtigsten Personalie, nämlich beim Trainer, nicht die Ausnahme machen und sagen, ach komm, du hast zwar irgendwie einen Namen, aber Wolfsburg ist ja eigentlich egal oder wie wir hier spielen wollen. Das glaube ich eher nicht. Ja, eben. Und letztlich war es ja auch so, als damals Labbadia kam, da war man ja auch sehr skeptisch und reserviert und gab es ja auch bestimmte Fangesänge und letztlich hat sich es dann ja auch doch relativ positiv entwickelt. Also man soll ein bisschen mehr Vertrauen haben letztendlich. Und wir haben natürlich auch jetzt ein Spiel vor der Brust mit Borussia Dortmund, wo man einiges an Vertrauen braucht. Jetzt ist es ja so, gibt es bei dir, wenn du da auf das Spiel schaust am kommenden Samstag, gibt es da eher so mehr die Angst vor einer Bayern-Parallel, also sprich, dass du da auch abgeschossen werden könntest, oder weil die Reaktion der Mannschaft mit dem 5:2 gegen Düsseldorf so positiv war auf so eine Pleite, überwiegt da eher der Optimismus bei dir, dass man da in Dortmund durchaus auch ja zumindest mitspielen kann, sagen wir es mal so. Ich würde fast sagen, weder noch, weil ich durch diese beiden völlig auf der gegenüberliegenden Seite von den jeweiligen Polen liegenden Spiele total verunsichert bin. Also es ist irgendwie so eine Überraschungstüte. Es kann irgendwie alles und nichts sein. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, früher war ja immer unser Kennzeichen, dass wir so gegen die starken Mannschaften, diese offensiven Fußball spielen, dass wir gegen die gut aussehen und uns gegen die schwächeren Teams, die auch mal mehr mauern, dass wir uns da schwerer tun. Und mittlerweile ist ja eher andersrum, dass wir mit den starken spielstarken Mannschaften eher unsere Probleme haben. Und wenn ich mir so angucke, wann wir das letzte Mal gegen Dortmund gewonnen haben, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das war im Mai 2015, dafür zwar zweimal, aber das war halt noch ein anderer Verein. Und Dortmund ist momentan auch nicht so gut drauf. Also wenn man sich die letzten 10 Spiele anguckt, sie haben 3 Siege daraus hervorgezogen. Ich meine, man muss auch sagen, zweimal gegen Tottenham verloren, aber ich glaube, bei denen, die spielen jetzt gerade nicht mit der breitesten Brust. Es kann wirklich alles sein und es kommt, ich denke, das wird so ein Thema sein, es kommt auf die Tagesform an. Ist die Mannschaft gut drauf, dann ist, denke ich mal, alles möglich. Dann können wir auch guten Kick gegen die Dortmunder hinlegen. Das kann aber auch sein, dass wir da mit Ach und Krach untergehen. Momentan hat die Mannschaft so ein bisschen zwei Gesichter, habe ich das Gefühl. So richtig gutes Gefühl habe ich nicht. Ich habe aber auch kein richtig schlechtes Gefühl. Ich bin da ganz ergebnisoffen momentan. Und, ja, ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt. Letztendlich diese positive Nachricht unter der Woche, was die Mannschaft angeht. Daniel Ginzek, unser Langzeitverletzter, steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, wird wahrscheinlich aber noch zu früh kommen, dass er da in Dortmund irgendwie eingreifen kann. Müsste man mal, aber wenn du jetzt mal drauf schaust und auch die letzten Spiele von Wolfsburg, müsste man vielleicht mal rotieren von Bruno Labbadias Seite aus, also dass er dann auch anderen Spielern mal eine Chance gibt, oder glaubst du, was der Fall eher in der Vergangenheit war, dass Labbadia derselben Truppe dann auch die Chance gibt, wie nach dem Münchenspiel oder auch generell fast im Verlauf der gesamten Saison? Also ich glaube, momentan, zumindest nach dem letzten Spiel, braucht es erstmal keinen neuen Impuls durch einen neuen Spieler, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen, also momentan finde ich, stechen halt einfach zwei Spieler völlig heraus, und das ist Roussillon und Weghorst. Liegt ja auch auf der Hand. Und ich finde so insgesamt insgesamt wirkt es alles schon so, als würde es ganz gut eingespielt sein. Und wenn ich jetzt da nochmal was an der Stellschraube drehe, zumindest bei einem Spiel gegen Dortmund, würde ich jetzt erstmal noch nicht anfangen, groß herum zu experimentieren, sondern wirklich sagen, so mit dem Rückenwind aus dem letzten Spiel, auch mit den vielen Toren, dass man erstmal die Startelf so lässt, wie es in den letzten Wochen der Fall war. Und es war, glaube ich, auch wichtig, dass man das nach dem Bayern-Spiel gemacht hat, dass man nicht gesagt hat, okay, das war jetzt völlige Blamage und wir rotieren jetzt und wechseln einmal durch, sondern dass man den Leuten eben auch wieder die Möglichkeit gibt, hey, zeigt euch, wir spielen gegen Düsseldorf, da ist alles möglich, und dass man sich quasi wieder dieses Selbstvertrauen holen kann, weil das ist so eine Floskel, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann, die auch am Anfang der Saison von Bruno Labbadia ziemlich häufig gezogen wurde, ist, dass die Mannschaft sich einfach dieses Selbstvertrauen holen muss durch die Siege, dass sie ruhiger werden muss, dass sie selbstbewusster auftreten kann. Und ich glaube, das ist genau wie das Thema Kontinuität momentan für mich eine bessere Wahl, was die Aufstellung betrifft, als da jetzt groß herum zu experimentieren. Es sei denn, es ist natürlich irgendwie verletzungsbedingt so, dass man da doch nochmal was tauschen muss. Aber man kann ja auch viel mit Auswechslung da noch machen, wenn man sieht, wie sich das Spiel entwickelt und wie es an dem Tag so grundsätzlich läuft. Letzten Komplex, den ich mit dir gerne besprechen möchte, ist natürlich der Ausblick für den Rest der Saison. Du hast es schon angesprochen, von wegen sich schwer tun gegen stärkere und etwas leichter tun gegen leichtere Gegner. Jetzt haben wir genau die letzten 8 Spiele ja gut verteilt. Also die vermeintlich leichteren oder aus der unteren Tabellenhälfte: Hannover, Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, und aus der oberen Hälfte Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt. Wie schaust du auf die letzten Aufgaben in dieser Saison? Ja, ich glaube, also das nächste Spiel danach ist ja dann Hannover. Das könnte wieder so ein Spiel sein, dass, falls das Dortmund-Spiel ähnlich läuft wie das gegen die Bayern, wo man sich wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen kann. Ich glaube, bei Leipzig ist da wieder alles möglich, und Frankfurt wird für mich so ein bisschen der Gradmesser, weil das ist ja gerade so, sag mal, der heiße Scheiß in der Liga, sind die Frankfurter und deren Fußball und wie wir uns da jetzt gegen beweisen, das wird, glaube ich, so ein bisschen für mich persönlich der Messer sein, wo geht's hin? Schaffen wir es wirklich noch nach Europa? Weil Frankfurt ist ja ein direkter Konkurrent und wir haben ja theoretisch am Wochenende die Möglichkeit, da wieder reinzurutschen auf Platz 6. Ich denke, alles ist momentan möglich. Ich finde, wir sind relativ gefestigt als Mannschaft. Ich habe ein ganz anderes, natürlich, Gefühl als in den letzten beiden Jahren, aber ich bin relativ positiv gestimmt, was die Spiele betrifft. Also ich denke mal, wenn wir gegen die vermeintlich einfachen Mannschaften wirklich punkten und gegen die großen Mannschaften dann kämpfen, dann ist alles drin. Und ich glaube, Europa ist immer noch ein sehr realistisches Ziel, dass wir da am Ende vielleicht doch nochmal weiter oben landen werden. Weil 12 Punkte brauchst du auf jeden Fall noch, glaube ich. Dann hast du 54, vielleicht brauchst du auch 14 Punkte, dann bist du bei 56. Das heißt, Heimspiele musst du eigentlich auf alle Fälle gewinnen, die 3, die ich genannt habe, plus das Auswärtsspiel in Stuttgart, weil sonst könnte es ein bisschen knapp werden bei der jetzigen Konstellation. Wie optimistisch bist du? Also, ich habe ja gelernt, je mehr man läuft, umso wahrscheinlicher ist der Sieg. Wo hast du das gelernt? Genau, also ich denke mal, fitnessmäßig müsste es ganz gut aussehen. Also ich bin positiv gestimmt. Also ich denke mal, Platz 6, wenn nicht sogar 5, da werden wir am Ende stehen. Ja, und unter Umständen reicht ja auch sogar Platz 7, aber das werden wir natürlich dann in der Endabrechnung sehen. Ja, das war der Stefan, VfL-Fan aus Stuttgart, ursprünglich mal aus Rostock und bei Twitter bekannt @Weltraumhirsch. Falls ihm da einer folgen möchte, gibt es dann auch mal entsprechenden Input oder ein paar Meinungen zum VfL. Ja, und ich danke dir, Stefan, für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Lenny. Mach's gut. Ciao. Kurzpassspiel. Ja, Nationalmannschaft war ja auch irgendwie durch den Überraschungssieg und durchaus sehr verdiente Geschichte da in Holland, ist ja der Yogi so ein bisschen aus der Schusslinie gekommen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich fragen, ne, von wegen, warum macht die Nationalmannschaft denn wieder Spaß? Und im Wölferadio gibt es die 3 Gründe, warum die Nationalmannschaft wieder Spaß macht. Auf Platz 3, die Offensive, ist nämlich erste Sahne. Auf Platz 2, Tempo ist kein Taschentuch mehr bei der Nationalmannschaft. Und auf Platz 1, der Gründe, warum die Nationalmannschaft plötzlich wieder Spaß macht, Es stehen nur 4 Bayern-Spieler in der Startelf. Sehr interessante Situation ja immer noch da in Hannover. Da ist ja die Mitgliederversammlung so ausgegangen, dass es nicht so ist, dass Martin Kind sich darüber gefreut hat. Soll mich nur am Rande interessieren, aber was mich mehr interessiert, sind da die Äußerungen von Martin Kind in Richtung Mannschaft. Da hat er ja vor ein paar Wochen gesagt, die Mannschaft ist absolut ja zerstört und komplett falsch zusammengestellt und eigentlich der letzte Sauhaufen in Anführungsstrichen. So hat er sich da in die Richtung geäußert. Jetzt hat er in einem neuen Interview gesagt, dass weder Trainer André Breitenreiter noch der aktuelle Trainer Thomas Doll das Potenzial der Mannschaft abschöpfen konnte oder ausschöpfen konnte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so argumentiert, dann erinnert mich das an einen Satz meines Mathelehrers früher in der 5. Klasse. 3 mal 0 ist 0, bleibt 0. Danach habe ich Mathe übrigens abgewählt, aber das nur am Rande. Und dann gibt es noch eine kuriose Geschichte aus Frankreich von Paris Saint-Germain, dem Club von Julian Draxler. Ist ja nicht sehr, sehr häufig, dass sich die Mama von dem Spieler einmischt und einen Verein sehr, sehr massiv kritisiert. Aber die Mutter von Adrien Rabiot, französischer Mittelfeldspieler, der da wohl nicht so gut gelitten ist gerade im Moment, hat sich die Mutter für den Sohn immer ein bisschen Partei ergriffen. Adrien ist ein Gefangener, hat sie gesagt. Er ist sogar eine Geisel von PSG. Bald bekommt er trockenes Brot, trinkt Wasser und sitzt im Kerker. Ja, harter Stoff. Was sind denn das für Zustände da in Paris? Ich meine, bei uns durfte Julian Draxler immerhin noch mal ab und zu ins Vapiano. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio natürlich heute mit Blick auf den kommenden Gegner Borussia Dortmund. Und da habe ich mir wieder einen Experten hier fürs Wölferadio eingeladen. Und das ist der TV-Journalist und Besitzer einer Dauerkarte auf der Südtribüne in Dortmund, Mathis Sorgnet. Grüß dich, Mathis. Ja, hi, schönen guten Tag. Grüß dich. Ja, die wichtigste Frage eigentlich vorweg. Reus angeschlagen, Länderspiel. Kann er, wird er spielen? Wird er fit bis Samstag? Was meinst du? Ich denke, er ist fit. Also, als ich es bisher gelesen habe, und das ist ja meistens, ist man da bei der Bild sehr gut bedient, wenn es heißt, dass er fit ist. Ich glaube, dass er nicht gespielt hätte gegen Niederlande, wenn wirklich eine Gefahr bestünde, dass er sich ja noch schlimmer verletzt. Ich glaube, für 90 Minuten hat es zumindest gegen Niederlande noch nicht gereicht. Ob es gegen Wolfsburg für 90 Minuten reicht, muss man, glaube ich, sehen. Aber ich gehe schon sehr stark davon aus, dass er von Beginn an spielen wird. Wenn du das mal einordnen würdest, das Leistungsvermögen der Mannschaft mit Reus und ohne Reus? Da habe ich mir witzig das gefragt. Ich hab mir eben nochmal Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass er, also mit Reus können wir definitiv jedes Spiel gewinnen. Da auch die Bayern in der jetzigen Form. Ohne Reus wird das sehr schwer. Er ist also derjenige, das Herz der Mannschaft, würde ich eigentlich sagen. Also das ist derjenige, unser Kapitän, der die Jungs mitreißt, der den Verein kennt, der das ganze Umfeld kennt, der weiß, wie man die Leute irgendwie mitreißt. Und ja, ich glaube, Fußball, darüber müssen wir noch nicht diskutieren. Das hat man auch gegen Holland gesehen. Er kommt rein für ein paar Minuten, macht einen entscheidenden Pass und dadurch entsteht das entscheidende Tor. Also das ist egal, wo er spielt, er setzt halt diese Akzente. Ohne jetzt auf irgendwelche Phrasen zu machen, aber ich denke mal, Reus ist halt der Mann, der so ein Spiel einfach immer ausmacht. Ja, das habe ich ja selbst live im Stadion gesehen, in Wolfsburg gegen Serbien. Als Reus reinkam, war das auch mal ein ganz anderes Spiel. Insofern gebe ich dir natürlich da vollkommen recht, auch bei der Niederlage im Hinspiel war Reus für mich schon der überragende Mann. Letztendlich ist aber doch sehr gefährlich für eine Mannschaft in eurer Situation, immer so abhängig zu sein von so einem Spieler. Wer muss denn eigentlich da mehr Verantwortung übernehmen aus deiner Sicht, aus der Truppe? Ich glaube, dass das relativ gut mittlerweile passt. Ich glaube, dass ein Witzel im defensiven Mittelfeld da die Fäden zieht, zusammen mit Delaney, finde ich, wahnsinnig stark und gibt unheimlich viel Sicherheit, weil er da immer steht und er ist immer anspielbar. Und bei ihm habe ich grundsätzlich das Gefühl, wenn er den Ball kriegt, dann ist dann habe ich ja nie Angst. Also wenn er den Ball hat, dann habe ich nicht Angst, dass da irgendjemand dazwischen geht und ihm den Ball wegnimmt. So, also Witze von dem, und das macht er die Saison auch gut, ich meine, es ist sein erstes Jahr in Dortmund, der setzt da unheimlich Akzente, der sorgt dafür, der bringt Ruhe ins Spiel, der ist aber dann auch in den entscheidenden Momenten wieder nach vorne da. Götze ist der nächste Fall. Ich finde, er hat sich extrem gesteigert in der Saison. Am Anfang der Saison dachte ich, okay, der wird diese Saison so gut wie gar nicht mehr, gar keine Rolle mehr spielen. Mittlerweile ist er vorne noch vor Alcázar gesetzt, weil Alcázar halt gerade auch in einem Tief drin ist und Götze einfach da vorne läuft und läuft und läuft und den Jungs auch einfach zeigt, wie man kämpft. Das sind die beiden, denke ich mal, von denen man wirklich viel erwarten muss. Wirklich hinten im Tor ist eine Führungsperson und ansonsten sind da halt einfach sehr viele junge Leute, die mal die Skills einfach mitzureißen. Also über Sancho müssen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist kein Führungsspieler, aber das ist halt einer, der einfach diese Aktionen bringt, der eine Abwehr schwindelig läuft und der immer für ein Tor gut ist, vor allem aber auch für den gefährlichen Pass. Und ja, ich denke, das sind so die Spieler, also Götze, Reus sowieso, Witzel, Birki hinten drin, Delaney würde ich auch noch mit rausnehmen, sind die Spieler, die wichtig sind für das Team. Und wenn da einer von verletzt ist, ist es immer so, dann hat die Mannschaft Schwierigkeiten. Dann frage ich auch mal da so, jetzt hast du die ganzen positiven Sachen aufgezählt, von dem, was gut läuft. Wo ist denn der BVB zu knacken? Ich glaube, es ist kein Geheimnis auf der linken Seite. Also die linke Abwehrseite von Dortmund ist schwächelt einfach. Also Schmelzer spielt überhaupt nicht mehr, weil er einfach die Leistung nicht bringt. Diallo, der jetzt meistens auf der linken Seite eingesetzt wird, ist definitiv kein linker Verteidiger, sondern Innenverteidiger. Hakimi ist eigentlich rechter Verteidiger, muss häufig nur auf links aushelfen. Also das zeigt eigentlich, dass die linke Seite einfach nicht besetzt ist. Guerreiro ist mehr offensiv als defensiv, kann aber am Ende auch hinten links spielen. Also ich denke mal, links hinten finde ich persönlich, wenn ich auf der Tribüne stehe, ist immer kritisch. Und ja, das ist eigentlich so die Stelle, wo es immer wieder hinten, wo wir hinten immer wieder anfällig sind. Jetzt ist es ja so, dass Dortmund auf die Bayern im Kampf um die Meisterschaft ja 9 Punkte Vorsprung verspielt hat, auch das bessere Torverhältnis meines Wissens. Du wirst mir bestimmt sagen, wieso das passiert ist und wie sehr nagt das, wenn ein sozusagen die gesamte Sportpresse schon im Oktober zum deutschen Meister erklärt hat. Ich kann nur erstmal von mir sprechen. Ich habe auch bei 9 Punkten gesagt, Leute, das Ding ist noch lange nicht durch. Das Jahr davor war es ja genauso. Da waren wir auch am 8. Spieltag Tabellenführer und alle haben hochgelobt und wer soll diese Jungs noch schlagen? Und das ging ganz schnell. Wir haben mehrere Wochen hintereinander kein Spiel gewonnen, keinen Punkt mehr geholt. Bosch ist dann damals rausgeflogen. Stöger war auch nur eine Notlösung. Also wir kennen das aus letzter Saison, nur dass wir letzte Saison schon am 8. Spieltag irgendwie alles wieder abgegeben haben. Diese Saison hat es ein bisschen länger gedauert. Die Mannschaft, ich meine, vor der Saison hat keiner gesagt, dass diese Mannschaft um die Meisterschaft mitspielen will. Wir haben natürlich immer die Hoffnung, die hast du immer, wenn du Dortmund-Fan bist, genauso wie du als Bayern-Fan erwartest, dass du Meister wird, hoffst du als Dortmund-Fan da vorne vielleicht mal die Bayern wieder ärgern zu können, aber dass man so souverän mit 9 Punkten da vorne steht, also damit hat das niemand gerechnet. Und am Ende glaube ich, dass viele von den Jungs das auch zu leicht genommen haben. Ich glaube, gerade weil das noch so eine junge Truppe ist, haben viele gedacht, dass das läuft jetzt und man hat es nicht geschafft, glaube ich, ja, man hat es versucht zwar, aber man hat es einfach nicht geschafft, den Jungs klarzumachen, Leute, das kann auch wieder ganz nach hinten losgehen. So, und dann kam das Spiel gegen Düsseldorf, das ist für mich eins der Knackpunktespiele gewesen in Düsseldorf, als wir 2-0 zurückgelegen haben, da war die Moral hin und da hat man gesehen, okay, wir können verlieren, sogar gegen einen der Letzten. Ja, und dann haben wir gegen Hannover Punkte gelassen, wir haben gegen Nürnberg Punkte gelassen, wir haben gegen Augsburg verloren. Das sind ja alles die Mannschaft von hinten. Haben gleichzeitig aber wieder gegen Leverkusen gewonnen, gegen die Dosen haben wir gewonnen. Und da haben wir dann wieder die Spiele geholt, weil da der Gegner nicht unterschätzt wurde. Ich glaube, die Mannschaften unten wurden einfach unterschätzt. Und die Truppe ist einfach noch zu unerfahren, um in so einer Situation bei 9 Punkten das Ding runterzuspielen. Oder wie die Bayern es sonst gemacht haben, auf 20 zu erhöhen. Jetzt hat Bayern ja so eine mega Transferoffensive angekündigt. Wie groß ist die Angst in Dortmund, dass man diesbezüglich auch wieder dann die kommenden Jahre ins Hintertreffen gerät und dass jetzt so eine einmalige Chance wie in dieser Saison, wie sie da gewesen ist, jetzt weg ist? Also bei den Fans ist die Angst groß, kann ich dir sagen, dazu ganz ehrlich. Also ich habe wirklich viele gehört, die gesagt haben, Mensch, dieses Jahr hätten wir es schaffen müssen und die nächsten Jahre sind wieder vorbei. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Bayern, also bei allem Geld der Welt, was sie ausgeben können, 12-mal hintereinander Meister, 13-mal, ich meine, wo soll es hinführen? Am Ende müssen sie auch international ja irgendwie mal was reißen und das haben sie in den letzten Jahren dann auch nicht mehr gemacht. Ich meine, die Bayern können 200 Millionen von mir aus ausgeben, aber sie können auch nur 11 Spieler einsetzen. Und selbst wenn sie das beste Team auf dem Platz haben, auch das beste Team wird nicht immer jedes Spiel gewinnen. Das sieht man an der spanischen Liga, das sieht man in der englischen, mit Abstrichen in der englischen Liga, die unheimlich viel Geld ausgeben. Also nur weil du den teuersten Kader hast, wirst du nicht automatisch souverän Meister. Die müssen miteinander spielen, die Jungs, und solange die nur aus Individualisten bestehen, sehe ich ja jetzt noch nicht so ich habe noch nicht die Angst, dass es unbedingt eine Meisterschaftsgarantie ist. Ja, aber Dortmund wird doch selber ordentlich aufrüsten, gehe ich mal von aus. Also habt ihr ja schon ordentlich eingenommen in den vergangenen Jahren. Jetzt gibt es dann im Sommer für Sancho nochmal ordentlich Kohle. Also da wird ja doch, denke ich mal, auch was. Also bei Sancho möchte ich mich festlegen, der wird definitiv nicht im Sommer wechseln. Das ist ein anderer Charakter als Dembélé, der sich aus der Mannschaft rausstreiten wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Sancho in den nächsten 3 Jahren irgendwann sicher wieder zurück nach England, vielleicht auch nach Spanien gehen wird. Das ist auch okay so. Das sieht man genau wie bei Pulisic jetzt. Der hat über Jahre wirklich gute Leistungen gebracht und irgendwann ist der Punkt, da möchte man als Jugendlicher auch den Schritt gehen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Spieler, die vom ersten bis zum letzten Tag bei einem Verein bleiben. Ich glaube aber nicht, dass es im Sommer schon so sein wird. Ich glaube, dass wir aber im Sommer auch nochmal aufrüsten werden. Auch das haben wir uns irgendwo verdient, wir haben Geld eingenommen, das Geld gibt man auch irgendwann wieder aus. Also ich mache mir Sorgen mit dem ganzen Geld, wenn man es einnimmt. Man gibt Spieler ab, man kauft sich auch wieder neue. Und da werden auch, denke ich mal, andere Bundesliga-Vereine drunter leiden. Aber so hat es Bayern ja auch über Jahre gemacht. Und so machen es auch andere Bundesliga-Vereine. Das macht ja nicht nur Bayern so, das macht nicht nur Dortmund so. Auch andere Vereine holen sich die Spieler aus anderen Mannschaften raus. Das ist, glaube ich, das normale Geschäft. Nur der VfL Wolfsburg nicht, der holt seine Star-Einkäufe aus Frankreich und aus Holland letztendlich. Wie beurteilst denn du die Entwicklung beim VfL Wolfsburg so aus der Entfernung? Diese Saison super. Also nachdem die letzten Jahre wirklich, ich damit auch gerechnet habe irgendwann mal, dass es vielleicht auch mal in die zweite Liga runtergeht, muss ich sagen, dass dieses Jahr wirklich richtig, richtig gut ist. Ich meine, ich glaube, Ginczek ist immer noch verletzt. Der kann immer noch nicht spielen. Das hat, glaube ich, wehgetan. Aber wurde auch gut kompensiert vorne. Mit dem Holländer spricht man eigentlich Weghorst aus oder Weghorst? Weghorst. Ne? Also, das macht der Junge gut. Castells für mich der stärkste Torhüter der Liga in dieser Saison. Also, da sehe ich keinen, der annähernd diese Leistung vor allem so konstant bringt. Ja, und vor allem auch die Innenverteidigung. Die hat hat letzte Saison nicht in der Form funktioniert. Mit Brooks haben die da hinten einen drin, der wirklich da richtig Biss hat. Das defensive Mittelfeld mit Gerhard, Arnold. Ich finde es stark. Also es macht wirklich Spaß, der Truppe zuzugucken. Aber auch da muss man sagen, wenn man sie gegen Bayern gesehen hat, es gibt halt auch Tage, da macht dieselbe Truppe plötzlich, hat an manchen Tagen gar keine Chance. Ja, da habe ich mich auch gewundert. Was hast du denn für Erwartungen dann ans Spiel? Ist das sozusagen nur das Spiel vor dem großen Gipfel gegen die Bayern? Oder wie würdest du sagen, dass das Spiel auch dann ablaufen wird am Samstag? Ich glaube, dass jetzt tatsächlich jedes Spiel für Dortmund ein Endspiel sein wird. Also zu sagen, wir gucken jetzt auf die Bayern, wäre, glaube ich, extrem dämlich. Weil wenn wir gegen Wolfsburg verlieren, dann brauchen wir gegen Bayern, dann bringt uns das Spiel gegen Bayern auch nicht mehr viel. Gegen Bayern wird die Meisterschaft nicht entschieden für Dortmund. Bayern könnte aber gegen uns die Meisterschaft für sich entscheiden. So, sprich, wir müssen eigentlich alles bis zum Ende der Saison gewinnen, um noch irgendwie Meister zu werden. Bayern kann da etwas entspannter sein, glaube ich. So, und wenn du mich jetzt fragst, wie wird das Spiel gegen Wolfsburg, ich glaube, das wird ein sehr kampfbetontes Spiel. Das wird ein Spiel, das am Ende in der Abwehr entschieden wird, weil Dortmund, sehe ich, hat momentan die schwächere Verteidigung, gerade auch nochmal was den Torwart angeht. Ist Dortmund nicht so stabil. Dortmund hat aber dafür einen extrem starken Angriff. Und den würde ich definitiv stärker einschätzen als den Wolfsburger Angriff. Von daher wird das am Ende entscheidend sein, welche Abwehr besser hält. Und dann sagst du mir abschließend noch einen Tipp. Ja, ich glaube nicht, dass viele Tore fallen. Ich würde aber trotzdem wetten darauf, dass beide zumindest 1-1 schießen. Und wenn ich jetzt 1-1 tippen würde, wäre das ziemlich dämlich als Dortmund-Fan. Von daher würde ich 2-1 für Dortmund tippen. Also ähnlich knappes Ergebnis wie im Hinspiel. Das sagt Mathis Sorgnet, er ist TV-Journalist, hat eine Dauerkarte auf der Südtribüne in Dortmund und wird natürlich Samstag auch wieder im Stadion sein. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Habt ihr schon von dem Eintracht Braunschweig-Fan gehört, dessen Frau Drillinge bekommen hat? Der Typ sucht nämlich immer noch die beiden anderen Männer. Faninfos. Jo, wer noch mit möchte nach Dortmund, die Schlemmerbrüder und die Wini-Wölfe, die bieten noch Mitfahrgelegenheiten an. www.fantours-vu.de. Das sind die Schlemmerbrüder und mario.alizi@t-online.de, Alizi mit 2 Z. Da kann man noch ein paar Anmeldungen loswerden, wenn man möchte. Dann schon mal ein Hinweis für das letzte Auswärtsspiel der Saison in Stuttgart, 11. Mai. Da gibt es die Möglichkeit der Kartenvorbestellung für die OFCs. Also alle Fanclubs können da entsprechend Tickets ordern. Es läuft über die Fanbeauftragten. Da muss man ein Formular ausfüllen. Das ging auch alles rum per E-Mail. Aber wie gesagt, die OFCs, die haben dann die Möglichkeit, das bis zum 7. April, da muss die Rückmeldung erfolgen, dann anzugeben, wer dann letztendlich auch mit nach Stuttgart möchte. Es gilt übrigens auch für die, die sich für den Samba-Zug, der ja ausverkauft ist, angemeldet hatten. Und ein Hinweis für die Wölfe-Club-Mitglieder, gibt es ja auch einige VfL-Fans, die da drin sind, sollte man sich vormerken, Mittwoch, 24. April, gibt es einen Wölfe-Club-Talk. Spielerinnen und Spieler kommen dann in den Fansaal und zwischen 17.30 und 18.30 kann man die dann mit Fragen löchern oder ja, sich Autogramme holen und so weiter und so fort. Das ist dann alles möglich. Es gibt begrenzte Plätze, muss man sich vorher anmelden. Wie gesagt, gilt auch für die Wölfe-Club-Mitglieder nur. Anmeldeschluss ist Freitag, der 19. April. Und dann natürlich noch der Hinweis auf Wölfe Radio Arena Live aus Dortmund natürlich am kommenden Samstag. Da heißen euch dann Malte und André willkommen. Wer es nicht nach Dortmund schafft, gibt es dann wieder die Übertragung mit der vollen Packung Emotionen. Und wenn es ähnlich spektakulär wird wie gegen Düsseldorf, ja, da gehen die Jungs bestimmt genauso aus dem Sattel wie ich. Also gerne einschalten, 15.15 Uhr geht's los, wie immer, Viertelstunde vor Spielbeginn mit einem kleinen Vorbericht und dann die vollen 90 Minuten bei Wölfe Radio Arena Live. Ja, ein Wort zu André möchte ich noch verlieren. Da ist ja, werden ganz, ganz viele VfL-Fans auch mitbekommen haben, da gab es ja diese unschönen Vorfälle beim Spiel gegen, also Deutschland gegen Serbien, und André hatte das öffentlich gemacht, dass es da rassistische Äußerungen gegeben hat gegen die deutschen Nationalspieler Sané und Gündogan. Ja, und ich will das auch gar nicht weiter nochmal ausbreiten hier. Ich kann nur nochmal deutlich unterstreichen, dass wir vom gesamten Wölfe-Radio-Team da voll hinter André stehen, mit dem, wie er sich geäußert hat, und dass wir das auch vollkommen nachvollziehen können. Und Rassismus darf in der Form keinen Platz finden, in gar keiner Form, nicht in der Form, in gar keiner Form Platz finden im Stadion. Und das dann auch mal öffentlich zu machen, ist, halte ich für gut und für auch richtig, und habe mich nur ein bisschen gewundert, was da für Reaktionen kam, beziehungsweise ich habe mich nicht nur gewundert, ich war tief betroffen und habe mich manchmal gefragt, in was für einem Land leben wir hier eigentlich, was da letztendlich dann auch an Reaktionen drauf kam, als André das öffentlich gemacht hat. Deswegen von meiner Seite aus nochmal tiefsten Respekt an dieser Stelle, dass André das gemacht hat, und wie gesagt nochmal, es darf insbesondere beim VfL Wolfsburg keinen Platz haben, da darf man diesen Menschen keinen Fußbreit, glaube ich, da das zugestehen, sich in dieser Form zu äußern. Und ich bin sehr stolz drauf, dass auch das bei uns in unserem Verein so gelebt wird, dass man ja Rassismus keine Chance gibt und dass man ja, mit Regenbogenbinde aufläuft, als sichtbares Zeichen auch für Toleranz. Und die Vielfalt-Kampagne haben wir auch das eine oder andere Wort schon verloren. Oder auch wenn man schaut, wer bei uns Kapitän ist, dann kann man sagen, dass das ganz klare Zeichen sind, dass in Wolfsburg ja Rassismus keine Chance haben darf und auch keine Chance hat. Und wie gesagt, dass man dafür aufsteht und dann auch mal etwas dazu sagt, wenn sich dann Leute daneben benehmen im Stadion, volle Unterstützung. Und in dem Fall, ja, hoffe ich darauf, dass es dann noch andere Beispiele wie André gibt, auch bei uns im Verein und in der Fanszene. Der VfL Podcast. Ja, zum Schluss also nochmal ein ernsteres Thema. Sorry, musste aber auch mal sein und ist nicht alles Friede vor der Eierkuchen im Leben. Und insofern danke auch da für euer Verständnis und auch eure Unterstützung. Es gab ja auch ganz, ganz viel Zuspruch zu dem, was André da gemacht hat. Insofern schließen wir es an dieser Stelle ab und ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuhören, wie immer. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt mir gerne lenny@lennynero.de oder ja, die berühmten Rauchzeichen habe ich schon erwähnt, Facebook, Wolfsblog, Kommentare, immer gerne. Auch was ihr für die Sendung empfindet, ganz tief in euch drin, das würde ich auch gerne mal erfahren. Also schreibt mir diesbezüglich. Bedanken möchte ich mich aber auch bei ihm hier. Habt ihr am Anfang der Sendung vielleicht schon gehört? Ciao, sono Andrea Barzagli, state ascoltando Wolf Radio. Für alle, die des Italienischen nicht so mächtig sind, das war Andrea Barzagli, unser Abwehrchef aus der Meistersaison 2009. Hat mir ein paar Grüße rübergeschickt, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, bedanken möchte ich mich auch noch, ist jetzt hier so eine Bedankungsarie, aber mache ich natürlich auch gerne bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche hier in alter Frische im Wölferadio wiederhören. Bis dahin, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL.